Live. Best of DJ Session 2025. Ihr hört 1 Live und das ist die zweite Stunde der 1 Live DJ Session heute mit einer besonderen Ausgabe, denn wir gehen mit euch in die zweite Runde des Best-ofs der 1 Live DJ Session 2025. In dieser Stunde haben wir für euch Sets von Bund, Morgan C-Tree und Jaden Boysen und los geht's jetzt mit Bund live von Perucaville 2025. I never meant to hurt you. I never meant to fall out of love with you. Because I truly did love you. I still do. But not in the same way. Do you know how to call me?

komm erst nach Hause, wenn die anderen aus dem Haus gehen. Schlaf, das muss gefickt, bis dir die Sonne immer aufgehen. Ich bin verliebt in deine Art und in dein Aussehen. Kannst du mich nach Hause bringen? Ich kann kaum noch deine Augen. Ich bin nachtwach, fuck das. Ey, ich weiß, du hast das. Ich hätte meine Fucker fragen, ob er ein bisschen Hasch hat. Weiß nicht, was ich mir gedacht hab. Ich schmeiß alles weg, nur weil ich selber in der Hand hab. Ich bin nachtwach, fuck das. Ey, ich weiß, du hast das. Ich schmeiß alles weg, nur weil ich selber in der Hand hab. DJ-Session 2025 mit Bund. I don't want to forget anything, especially not the moments with my family. The ones who have always been there. They put you on their shoulders so you could reach stars you thought were out of touch. They treated us with kindness. Time with family is priceless. Until we find peace in silence. Yeah, we tryna find peace in the silence. Yeah, ay. Tenderness, kindness. We tryna find peace in the silence. Yeah, ay. Time with the family is priceless. Ay. my circle tight, spend the night in, yeah. Effortless, guided, yeah. You're so generous, vibrant, ay. I'm finding peace in the silence, ay. I'm finding peace in the silence, ay. I'm finding peace in the silence, ay. I'm finding peace in the silence, ay. I'm finding peace in the silence. Time with the family is priceless. Time with the family is priceless. Time with the family is priceless. Ay, I'm finding peace in the silence. We tryna find peace in the silence, yeah. Ay, tenderness, kindness. We tryna find peace in the silence, yeah. Ay, time with the family is priceless. Ay, keep my circle tight, spend the night in, yeah. Effortless guiding, yeah. Time with the family is priceless. Ay, I'm finding peace in the silence. I was really just being hard on myself. Because a tree doesn't just grow overnight. These things don't just happen, you know, in the blink of an eye. Wir sind schon fast am Ende von Bunz Liveset in unserem zweiten Best of 2025. Bevor es gleich mit Morgan C-Tree weitergeht, spielt er euch noch seinen Remix zu Best Day of My Life von Tom Odell, der 2025 durch die Decke gegangen ist. Thank you. DJ Session 2025. Ihr hört die letzte DJ-Session für 2025 und wir blicken heute auf die Highlights in diesem Jahr zurück. Eins davon war unser Gast-DJ Morgan C-Tree, der in diesem Jahr richtig durchgestartet ist als DJ. Wir hören rein und sag mal viel Spaß mit Morgan C-Tree. DJ Session 2025 mit Morgan C-Tree. You gotta hold my baby, my mind. Give me your love, baby, be mine. You drive me inside, your love. Morgen, C3 aus Manchester. Er war Anfang des Jahres bei uns zu Gast, kurz nach seinem Durchbruch mit seinem Remix zu Say My Name von Florence and the Machine. Da hören wir jetzt rein, also dreht nochmal richtig auf. DJ Session 2025 mit Morgan Seatree. DJ Session 2025. Den Abschluss der zweiten Stunde macht Jaden Boysen. Der ist mit seinem Mega-Hit Let's Go zusammen mit niemand Geringeres als David Guetta richtig durch die Decke gegangen. Wir hören direkt rein. I had the wildest dream last night in Ibiza, right across from the Shawaya. There was a fucking DJ in the bathroom. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Go, go, go. Let's go. Go, go. fuck? Let's go. DJ Session 2025 mit Jaden Boysen. on repeat. Das Best of der 1 Live DJ Session 2025, gerade mit Newcomer Jaden Boysen, der dieses Jahr bei uns zu Gast war. Viel Spaß weiterhin mit seinem Set. Exclusive, live on air, Jaden Boysen. You ever have one of those days where nothing seems to go right? I mean, you get up in the morning at what you think the crack of dawn, only to realize that your alarm clock didn't go off for the third time this week, and now you're 2 hours late to work, and you say to yourself, uh-oh, just get your shit and go. So you jump out of bed, brush your teeth, skip breakfast, run down the stairs, only to discover that you parked in the tow-away zone, which, had you been up on time, wouldn't have been a problem. But you weren't up on time, were you? Computer technology, medical products. Which means they took your car. And now you gotta go to the impound yard at the beginning of the 21st century, first century, first century, first century, first century, first century, first century, first century. Of course, now you're 3 hours late to work. And when you finally get there, your boss just looks at you and says, first century, first century, first century, first century. Don't even bother to explain it. Because I don't want to hear it. And you say to yourself, uh-oh. Just get your shit and go. I'm up in the club on a Saturday night. Just kicking it, you know, with my boys. Chilling. Having a good time. DJ throws on my favorite song. I'm dancing with this sexy ass, honey. Eins Live. Best of DJ Session 2025 mit Jaden Boysen. I adore you, I adore you, I adore you. Wir sind fast am Ende des Sets von Jaden Boysen in unserem zweiten Best of der 1 Live DJ Session. In der nächsten Stunde gibt es weitere Highlights aus 2025. Los geht's gleich mit Mau P. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal noch viel Spaß mit den letzten Minuten mit Jaden Boysen. Jaden